بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir befinden uns immer noch in dem Hadith, den wir jetzt alle kennen, den Hadith von Hudhaifa, der bei Muslim verzeichnet ist, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die großen Zeichen beschrieben hat, die eintreffen werden kurz vor dem Beginn des jüngsten Gerichts. Und wir haben mit der Erlaubnis Allahs bereits die meisten dieser großen Zeichen kennengelernt. Und wir haben gesagt, dass wenn man alle diese Beweise im Zusammenhang betrachtet, dann kann man sagen, dass das erste große Zeichen das Erscheinen des Dajjal sein wird. Diese gewaltige Prüfung, diese gewaltige Versuchung. Und dass Isa a.s. danach herabsteigen wird und ihn umbringen wird. Und dass die Muslime dann mit zwei Völkern geprüft werden, Ya'juj und Ma'juj, die dann durch die Gnade Allahs und das Bitten, den Dua von Isa a.s. vernichtet werden. Und dann werden auf der Erde nur Muslime geben und nur der Islam wird herrschen. Und es wird eine Zeit sein, wo die Muslime Frieden erfahren werden und Segen erfahren werden, so wie wir es bereits kennengelernt haben. Und dann mit der Zeit, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es so will, wird die Religion schwächer werden. Und auch genauso die Muslime, die Anzahl der Muslime wird weniger werden. Und das Übel wird sich überall verbreiten. Und dann wird das nächste große Zeichen heranbrechen, was wir dann jetzt demnächst kennenlernen werden, die restlichen. Weil wir haben ja bereits gesehen, dass wenn die Sonne im Westen aufgehen wird, dann werden die Tore der Tauba geschlossen. Das heißt, derjenige, der da noch bereuen will, für ihn ist es dann zu spät. Und dann schickt Allah subhanahu wa ta'ala ein Tier, ein Biest, was die Menschen daran erinnern wird, worauf sie sich befanden. Und dieses Tier wird jeden Gläubigen und jeden Ungläubigen markieren auf seiner Nase, sodass der Gläubige dadurch ein helles Gesicht bekommt und der Ungläubige dadurch ein dunkles Gesicht bekommen wird. Und all diese Zeichen, die wir jetzt kennengelernt haben, das werden sowohl die Gläubigen als auch die Ungläubigen erleben und sehen. Und das nächste Zeichen, was wir jetzt sehen werden, das wird eines der letzten Zeichen sein, die die Muslime erleben und sehen werden. Weil nach diesem Zeichen, die danach noch kommen werden, diese werden nur noch die Ungläubigen erfahren. Und das Zeichen, was danach kommt, nach diesen großen Zeichen, die wir gesehen haben, ist der Rauch. So wie wir es ja bereits in dem Hadith kennengelernt haben. Und dieser Rauch ist eines der letzten großen Zeichen, die hier auf der Erde zu sehen sein werden. Und wie gesagt, dieser Rauch, das wird das letzte sein, was die Muslime erfahren werden und sehen werden. Und dieser Rauch, der wird die ganze Welt umfassen. Wie ein Nebel wird er die ganze Welt umfassen. Und dieser ist sowohl im Koran als auch in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden und somit bestätigt worden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim." So erwartet den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen überdecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Und Ibn Abbas und Ibn Umar radiyallahu anhuma, sie sagten, dass damit der Rauch gemeint ist, der kurz vor dem Tag des Eintreffens der Stunde erscheinen wird und in das Gehör der Ungläubigen und Heuchler eindringen wird und die Muslime wie eine Erkältung treffen wird. Das heißt, dieser Rauch, der kurz vor dem Eintreffen der Stunde kommen wird, wird die gesamte Erde umfassen. Und dieser Rauch wird in die Ungläubigen eindringen, von jeder Körperöffnung. Er wird durch ihre Ohren reingehen, durch ihre Nasen, durch ihre Geschlechtsteile, durch ihre Augen, überall wird dieser Rauch eindringen in sie und sie werden aufgebläht sein. Und dieser Rauch wird von überall wieder herauskommen und sie werden Schmerzen erleiden. Aber die Muslime zu dieser Zeit, sie werden diesen Rauch so erfahren wie eine normale Erkältung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, als er die 10 Zeichen aufgezählt hat, sagte er unter anderem, dass der Rauch erscheinen wird. Somit ist dieser sowohl im Koran als auch in der Sunna bestätigt worden. Und dieser Rauch, er wird die gesamte Atmosphäre umfassen. Und dieser Rauch wird 40 Tage bleiben. Und wie gesagt, die Muslime, sie werden eine Art Erkältung davon tragen. Aber was die Ungläubigen anbetrifft, sie werden sie Schmerzen davon haben. Und dieser Rauch wird in sie eindringen. Und dieser wird eines der Prüfungen sein, die Letzten erleben werden. Und nachdem dann dieser Rauch erschienen wird, und wir haben ja gesagt, dieser Rauch ist das Letzte, was die Gläubigen erfahren werden. all die Zeichen, die danach kommen werden, werden sie nicht mehr erleben. Warum? Weil nachdem Allah SWT diesen Rauch geschickt hat, wird Allah SWT eine Brise schicken. Eine kühle Brise, eine leichte Brise. Der Gesandte Allah SWT beschrieb sie wie Seide. Und diese Brise wird genauso die gesamte Erde umfassen. Und was wird sie machen? Diese Brise wird jede Seele eines jeden Gläubigen nehmen. Sodass alle, die gläubig sind und die Muslime sind, sterben werden. Auf der gesamten Erde. Keiner wird mehr übrig bleiben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, sie, also diese Brise, wird niemanden auslassen, in dessen Herzen das Gewicht eines Korns an Glaube sich befindet, sodass auf der Erde nur noch die schlimmsten Menschen bleiben werden. Jeder, der wirklich nur ein bisschen Glauben in seinem Herzen haben wird, wird von dieser Brise genommen, er wird sterben. Er wird es riechen und wird er sterben. Jeder. Sodass wirklich auf dieser Erde nur noch die Ungläubigen bleiben und die schlimmsten Menschen bleiben. Und somit werden die Muslime, egal wie stark jetzt ihr Glaube ist, die großen Zeichen, die danach noch kommen werden, nicht mehr erleben. Weil die großen Zeichen, die danach kommen werden, sie werden Strafe sein. Und diese wird nur über diejenigen herbeikommen, die ungläubig waren und zu den schlimmsten Menschen gehören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, der genauso bei Muslim verzeichnet ist, die Stunde wird sich nur über die schlimmsten Geschöpfe erheben. Der Augenblick, wenn dann zur Stunde gerufen wird, das werden nur noch diejenigen erleben, die zu den schlimmsten Menschen gehören. Warum? Weil wir gesehen haben, die Muslime, sie werden alle vorher sterben, wenn diese Brise sie nehmen wird. Und in einem anderen Hadith, der genauso bei Muslim verzeichnet ist, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, die Stunde wird sich nicht eher erheben, bis auf der Erde nicht mehr Allah, Allah gesagt wird. Es wird auf der gesamten Erde nicht eine einzige Person geben, der noch einmal Allah sagen wird. Dieser Name wird vergessen werden, auf der gesamten Erde. Geschweige noch, dass irgendeiner La ilaha illallah sagt. Selbst das Wort Allah wird nicht mehr erwähnt auf dieser Erde. Nur noch die Schlimmsten werden bleiben. Und wenn dann alle Muslime gestorben sind und auf dieser Erde nur noch die Ungläubigen sind, kommen nacheinander die letzten Zeichen. Und eines davon ist, die drei Erdrutsche, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Hadith, der bei Muslim Verzeichnis erwähnt hat. Und hiermit sind Erdrutsche gemeint und auch genauso, dass die Erde sich spalten wird. Und dieser Spalt, der wird gewaltig sein. Und so viele werden hineinfallen. Und so viele werden diese Strafe erfahren. Aber wie gesagt, nur noch die Ungläubigen und die schlimmsten Menschen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnte auch die Orte, wo diese Erdspalte geschehen werden. Er sagte, einmal im Osten, einmal im Westen und einer auf der arabischen Halbinsel. Jetzt fängt es an, die letzten Zeichen, sodass jetzt die Erde zugrunde gehen wird. Und die Menschen Dinge sehen werden und Strafe erleiden werden, die sie nicht kannten. Aber wie gesagt, nur bezüglich der Ungläubigen. Und nachdem diese Erdrutsche dann geschehen sind, und wie wir sehen, die Sachen geschehen jetzt alle hintereinander, kommt das letzte Zeichen, das letzte große Zeichen. Und zwar ist es das Feuer, das in Jemen entstehen wird und die Menschen zu ihrem Versammlungsort treiben wird. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb sogar die Stadt in Jemen, wo dieses Feuer herauskommen wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, ein Feuer aus Aden in Jemen, welches die Leute zu ihrem Sammelort treiben wird. Sogar die Stadt hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnt und die ist heute bekannt. Da wird das letzte Zeichen aufkommen und das letzte Zeichen zu sehen sein, wenn ein gewaltiges Feuer ausbrechen wird und die Menschen dann zu ihrem Sammelplatz treiben wird, ihren Sammelplatz im Diesseits, weil es wird noch einen anderen Sammelplatz geben im Jenseits. Und somit hätten wir all die 10 Zeichen erwähnt, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, erwähnt hat. Aber es gibt noch ein weiteres Zeichen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith zwar nicht erwähnt hat, aber in einem anderen Hadith erwähnte er, dass noch ein weiteres Zeichen geschehen wird. Und dieses Zeichen, vor allem diejenigen, die dort waren, es wird sie berühren, weil dieses ein gewaltiges Zeichen sein wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnte, dass eines dieser Zeichen kurz vor der Eintreffen der Stunde wird sein, dass die Kaaba in Mekka zerstört wird. Diese Kaaba, das erste Haus, was erbaut wurde, das Haus Allahs, das Haus Gottes, das wird zerstört werden. Weil wir gesehen haben, auf dieser Erde werden keine Muslime mehr geben. Nichts wird es mehr geben, nur noch die Ungläubigen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Er beschrieb, dass dieses gewaltige Haus zerstört wird, Stein für Stein. Derjenige, der es zerstören wird, wird Stein für Stein zerstören. Dieses Haus, wo diejenigen, die mal da waren, wissen und fühlen, welch für eine Sehnsucht in einem drin ist, wenn er einmal da war, da wirklich wieder hingehen zu wollen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dieses Haus so gemacht hat, dass jeder Gläubige sich danach sehnt, es zu besuchen. Und derjenige, der dann da war, seine Sehnsucht wird nur noch stärker und stärker. Und er möchte gerne nochmal dein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über dieses Haus, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen und zu einer Stätte der Sicherheit machten. Und mit Einkehr ist hier gemeint, dass die Menschen sich hingezogen fühlen, die Gläubigen natürlich, sich hingezogen fühlen zu diesem Haus, zu dem Haus Allahs. Aber nachdem diese Zeichen alle hintereinander gekommen sind, wie wir gesehen haben, mit der Erscheinung des Dajjal, dass Isa a.s. kommt und ihn umbringt, und das Erscheinen dieser zwei Völker, die dann zugrunde gehen werden durch den Dua von Isa a.s., und dass die Umma dann eine goldene Zeit erleben wird, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala bestimmen, dass die Umma wieder schwächer wird, so wie sie auch angefangen hat, schwach wird sie wieder schwach werden, und das Übel wird sich überall verbreiten, dann wird es, wenn die Gläubigen dann gestorben sind, wie wir bereits gesehen haben, nur Ungläubige auf dieser Erde herrschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird etwas tun. Er wird die Religion hinfortnehmen, sodass der Islam hier auf der Erde nicht mehr zu finden wird. Und er wird sogar den Koran hinfortnehmen, sodass er weder in den Herzen zu finden wird, noch in den Büchern. Die Leute zu dieser Zeit, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Koran hinaufhebt, werden das Buch aufmachen und sie werden nichts darin finden. Leere Seiten. Nichts wird auf dieser Erde bleiben. Nichts an Gutem wird auf dieser Erde bleiben. Und selbst das Haus Allahs, die Kaaba, auch diese, wird zerstört werden, sodass, wenn dann der Tag der Auferstehung, der Tag des jüngsten Gerichts anbricht und diese Zeichen dann kommen, die Strafe sein werden, sie wieder auf nichts Gutes kommen werden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb sogar im Detail diesen Mann, der die Kaaba zerstören wird. Er beschrieb ihn, wie er aussieht, wo er herkommen wird und was er tun wird. Weil wir gesagt haben, nur noch die Schlimmsten werden auf dieser Erde sein. Und einer von diesen schlimmen Leuten wird jemand sein, der die Kaaba zerstören wird. Zu einem Augenblick, wo die Leute die Kaaba nicht mehr kennen werden. Es wird weder Hajj geben, noch Umrah geben, noch werden sie überhaupt wissen, dass irgendwo ein Haus Allah steht. Weil wir gesagt haben, die Religion wird aufgehoben sein. Und der Koran genauso. Und sie werden die Wahrheit nicht mehr kennen. Aber der hier wird sich aufmachen zur Kaaba, um sie dann Stein für Stein zu zerstören. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis die Kaaba durch Suwaiqatayn aus Äthiopien zerstört wird. Und Suwaiqatayn, damit ist ein Spitzname für ihn, weil er dünne Beine hat, der mit den dünnen Beinen. Und an einem anderen Hadith, der genauso bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, die Kaaba wird ein dünnbeiniger Mann aus Äthiopien einreißen. Und in einem anderen Hadith sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, indem er diese Person beschrieben hat, er sagte, es ist, als ob ich auf ihn schauen würde. Der Gesandte Allah sagt, ich kann ihn vor mir sehen, so als könnte ich ihn vor mir sehen. Und dann beschrieb er ihn, er sagte, er ist schwarz und hat O-Beine. Er wird die Kaaba Stein für Stein niederreißen. Sogar die Beine beschrieb er, dass er O-Beine haben wird. Und dass er die Kaaba Stein für Stein zerstören wird. Und an einem anderen Hadith, der bei Ahmed verzeichnet ist, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Du Suwaiqatayn, der mit den dünnen Beinen, der von Habasha, also die Ecke von Äthiopien stammt, wird die Kaaba zerstören. Er wird ihren Schmuck stehlen und ihre Bedeckung entfernen. Es ist, als ob ich auf ihn schauen würde. Er hat eine Halbglatze und verkrümmte Gelenke. Er wird auf sie mit seiner Schaufel und mit seiner Axt einschlagen. Deswegen gehört auch zu den Zeichen, die eintreffen werden, kurz bevor das jüngste Gericht beginnt. Sodass wirklich auf dieser Erde nur noch das Übel herrscht. Und nur noch das Schlechte herrscht. Und nur noch die schlimmsten Menschen auf dieser Erde sein werden. Und deswegen sollten diejenigen, die noch nicht diesen Ort aufgesucht haben, sich beeilen, diesen Ort aufzusuchen. Die Kaaba zu besuchen, die Hajj oder die Umrah zu vollziehen, weil es wird ein Tag kommen, wo dieser Ort nicht mehr existieren wird, so wie wir es bereits gesehen haben. Und wenn dann die Ungläubigen und die schlimmsten Menschen in ihrem Alltag beschäftigt sind und Allah subhanahu wa ta'ala diesen Augenblick möchte, dann ruft er zu diesem Engel zum Engel Israfil, dass er das erste Mal ins Horn stoßen soll. Jetzt beginnt die Stunde. Dann, wenn die Ungläubigen und die schlimmsten Menschen auf dieser Erde beschäftigt sind, in ihrem Alltag, hören sie diesen gewaltigen Ruf. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt diesem Engel Israfil, dass er ins Horn blasen soll, dass er ins Horn stoßen soll. Und das ist der erste Stoß erst. Und alle werden es hören im Himmel, auf der Erde. Und dieser erste Stoß wird der Stoß des Erschreckens sein, wo die Leute aufschrecken werden. Sie werden in ihrem Alltag sein und auf einmal hören sie es, diesen Stoß. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, diesen einen Augenblick beschreibend, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und auf der Erde sind, außer wer Allah will. Und alle kommen in Demut zu ihm. Und somit wird dann endgültig das jüngste Tag anbrechen, was wir dann, inshallah, in den nächsten Vorträgen sehen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und alle ins Paradies eintreten lassen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.